guck sogar die Welt, shit, shit, verstehst du es denn nicht, dass ich alleine mit dir leben will? Fuck man, warum glaubst du nicht, ich schwöre dir, ich brauche dich. Du alleine bist der Grund, warum's in mir drin so traurig ist. Ich mache, was du willst, doch es interessiert dich nicht. Hab dich noch nicht für mich gewonnen und schon verliere ich dich. Ich will nur eine Nacht mit dir zusammen sein bei Kerzenlicht. Doch ich werde abserviert, du weißt wohl, wie mein Herz bricht. Ich schaue dich nur einmal an, einen Augenblick und merke dann an das Leuchten deiner Augen. Kommen nicht einmal die Sterne ran, komm in meine Hand. Ich geh mit dir, wohin du willst, hast du es denn noch nicht erkannt, wie du endlich meine Hoffnung stillst. Ich habe nichts mehr zu verlieren, mein Leben liegt bereits in Scherben. Doch das Schlimmste für mich ist, von dir ignoriert zu werden. Für dich würde ich alles tun, du bist die schönste Frau auf Erden. Ich kann nur in Frieden ruhen, wenn ich bei dir in den Namen sterbe. Von dir reicht, mir fällt sofort wieder auf, wie unbeschreiblich du bist. Hier reichen Worte nicht aus, es kommt wohl niemals der Tag, an dem uns die Krise erwischt, unsere Liebe erlischt. Denn wir haben Ziele in Sicht, egal wie viel es auch ist, was dagegen hält. Wir sind dein Dreamteam, mit dir stell mich jeden Fels. Du bist ein Traum von einer Frau, ich glaub es wirklich kaum. Ich renn nach draußen, um zu schauen, ob du nach Hause kommst. Auf einmal stehst du vor mir, und nein, ich glaub es nicht. Ich halt dich fest und genieße diesen Augenblick. Ich brauch nichts, ich brauch nur dich. Und bete jeden Tag, dass niemals dieser Traum zerbricht. Und auch wenn ich nicht übermassig Geld verfüge, leg dir, soweit ich es kann, die Welt zu Füßen. Alles passt so perfekt, wir sind verwandte Seelen. Was wir haben, suchen andere ihr ganzes Leben.